haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die unsichtbare Leiche. Das Haus lag mitten in einer verkehrsberuhigten Zone. Es war von allerlei Grün umgeben und das Treppenhaus war sauber und in einer undefinierbaren cremigen Farbe gestrichen. Frau Falk bot mir in ihrer Wohnung einen kleinen Sessel und einen großen Kamillentee an. Ich lehnte beides dankend ab und blieb stehen. Haben Sie eine Waffe? Nein, mit Ihnen werde ich auch so fertig. Gut, ich hasse nämlich Waffen. Mein Mann kam vor 12 Jahren bei einem Jagdunfall ums Leben. Sein bester Freund hat ihm eine Ladung Schrotkugeln in den Rücken geknallt. Das tut mir leid. Schon gut. Der Mörder meines Mannes verunglückte ein Jahr später in den Bergen, weil er einem jungen Ding unbedingt eine Alpenrose verehren wollte. Männer stellen sich immer idiotisch an, wenn es um Frauen geht. Und dabei geben sie sich so gerne intellektuell. Dabei genügt ein Wimpernschlag, um aus einem Professor einen läufigen Hund zu machen. Lächerlich. Falls Sie mich fürs Zuhören bezahlen wollen, möchte ich Ihnen meinen Tarif frühzeitig bekannt geben. Schon gut, kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas. Sie führte mich zum Fenster. Sie nahm einen Feldstecher in die Hand und deutete auf das Haus gegenüber. Da. Sehen Sie die Wohnung gleich gegenüber? Tatsächlich. Das ist eine Wohnung. Und sehen Sie das Wohnzimmer? Tatsächlich. Das ist ein Wohnzimmer. Schon gut. Sie müssen mir nicht alles nachplappern. Dafür bezahle ich Sie nicht. Vorläufig bezahlen Sie mich weder noch. Und ich bin auch nicht hierher gekommen, um mir von Ihnen fremde Wohnungen zeigen zu lassen. Da drüben ist vorgestern jemand ermordet worden. Ich habe es genau beobachtet. Den Film kenne ich, Frau Falk. Film? Ich besitze keinen Fernseher. Aha, deshalb gucken Sie also in fremde Wohnungen. So gesehen ist das Fernsehen eine ganz brauchbare Erfindung. Sie scheint offenbar die Intimsphäre der Leute zu schützen. Reden Sie nicht, handeln Sie! Und ob ich das tue, Frau Falk, war angenehm, Ihren Tee abzulehnen. Auf nimmer Wiedersehen. Halt! Sie dürfen mich nicht verlassen! Kommt jetzt noch eine Szene aus, vom Winde verweht, oder was? Der Mörder hat mich vielleicht gesehen. Vielleicht hat er beobachtet, wie ich ihn beobachtet habe. Was für ein Mörder! Müller heißt er. Koni Müller. Und wen soll dieser Müller umgebracht haben? Einen jungen Mann. Er war vorgestern Abend bei ihm zu Besuch. Sie haben sich gestritten. Es kam zu einem Handgemenge. Und der junge Mann hat die Wohnung nicht mehr verlassen. Hitchcock würde sich im Grabe umdrehen und Ihnen einen Prozess wegen dieses Plagiates andrehen, wenn er könnte. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Dieser Müller ist ein Mörder. Tun Sie etwas. Ich bezahle Sie. Sie gab mir einige Hunderter, die sie in einer silbernen Schatulle aufbewahrt hatte. Es war leicht verdientes Geld. Ich nahm ein Taxi und fuhr ins Polizeipräsidium. Dort erwartete mich ein Mann, der in seinem Leben viel Übles mit ansehen musste. Immer dann, wenn ein Spiegel in der Nähe war. Frau Falk? Ja, die ist bei uns bestens bekannt. Im vergangenen Jahr beschuldigte sie einen gewissen Herrn Schneider der Unzucht mit einer Minderjährigen. Und? Hatte sie recht? Herr Schneider konnte glaubhaft nachweisen, dass die Minderjährige schon 25 Jahre alt und zudem mit ihm verheiratet war. Und wie steht es mit Conny Müller? Unbescholten, völlig unbescholten. Herr Müller hatte an jenem besagten Abend keinen Besuch. Und wenn dieser Müller lügt? Dann müsste es zumindest einen Vermissten geben oder einen unangenehmen Geruch in Müllers Wohnung. Oder beides, Maloney. Sie glauben also, dass Frau Falk nicht ganz richtig tickt? Das habe ich nicht behauptet. Wahrscheinlich ist einfach die Fantasie mit ihr durchgegangen. Frau Falk liest so viel Zeitung, da wittert sie hinter jedem Baum eine Drogenhölle und jedes banale Ereignis wird zu einem gefährlichen Abenteuer. So leicht wollte ich es mir dann doch nicht machen. Ich rief meine Klientin an und erfuhr von dieser, dass Conny Müller nach Feierabend gerne zum Kegeln ging. Ich traf ihn tatsächlich in einer Kneipe mit dazugehörender Kegelbahn. Tch, das verstehe ich nicht. Zuerst kam die Polizei und jetzt auch noch Sie. Privatdetektiv, sagten Sie? Ja, Philip Maloney. Klingt wie eine billige Whisky-Sorte. Dann klingt mein Name so, wie Sie riechen, Herr Müller. Gut gegeben. Kann ich jetzt weiterspielen? Nein. Interessiert es Sie gar nicht, was andere Leute über Sie denken und erzählen? Nein. Andere Leute können mich mal. Ich lebe mein Leben. Es gibt Indizien dafür, dass Sie einen Menschen getötet haben, Müller. Indizien? Tut mir leid, ich habe keine Indizien. Mord. Das ist doch lächerlich. Welcher Idiot hat Ihnen so etwas erzählt? Er griff wieder zu einer der Kugeln und spielte weiter. Ich ging nach draußen, schnappte mir ein Taxi und ließ den Fahrer warten. Er gähnte ausgiebig, während der Zähler fleißig tickte. Schließlich erschien Müller. Er bestieg seinen Wagen und fuhr weg. Ich folgte ihm in dem Taxi. Wir landeten in einer Gegend mit vielen kleinen Fabriken und Lagerhallen. Müller ging auf eine der Lagerhallen zu. Ich wollte ihm folgen, als mir ein Mann entgegentrat. Na, hast dich wohl verirrt, Kumpel? Ich bin nicht Ihr Kumpel, Sie kahlgeschorenes Dromedar. Komm, rück die Mäuse raus, aber hip-hop. Sie können mich mal, Sie Dämlack. Dreh dich mal um, da steht der Hammermann. Ich lachte herzhaft über den alten Scherz, als mir plötzlich schwarz vor den Augen wurde und ein stechender Schmerz meinen Schädel in drei Teile spaltete. Der eine Teil tat ein wenig, der andere viel mehr und der dritte höllisch weh. Dann spürte ich, wie meine Knie den Boden berührten und ich langsam in eine schwarze Kiste glitt. Als ich wieder erwachte, lag ich in einem Raum, der eindeutig als Spitalzimmer einzustufen war. Doch anstelle der schönen Schwester mit den blauen Augen und den langen blonden Haaren stand an meinem Bett ein Mann mit grauen Augen und Haaren, die nur mit knapper Not als solche zu identifizieren waren. Ein Mann hat Sie neben ein paar alten Autoreifen gefunden, Maloney. Wollten Sie da über Ihr trostloses Leben nachdenken? Danke, aber es lebt sich ganz gut, auch ohne Uniform. Die Beule wird wieder verheilen. Möchten Sie eine Anzeige machen? Nein, die meisten Leute machen nicht gerne Anzeigen, denn überfallen werden ist schlimm. Zur Polizei gehen, noch schlimmer. Wenn alle so denken würden wie Sie, Maloney, wäre diese Stadt schon längst in kriminellen Machenschaften erstickt. Dass ich nicht lache. Was haben Sie überhaupt da draußen gemacht, Maloney? Ich bin diesem Müller gefolgt. Wenn Sie mich fragen, stimmt etwas nicht mit dem Mann. Was hatte er da draußen zu suchen? Hat er Sie zusammengeschlagen? Nein. Ist vielleicht alles halb so wild, Maloney. Wir haben auf jeden Fall keinen Grund, etwas gegen diesen Conny Müller zu unternehmen. Ach ja, Maloney, da fällt mir noch ein, dass sich Frau Falk bei uns nach Ihnen erkundigt hat. Das musste ja so kommen. Ich überredete den Chefarzt, mich frühzeitig zu entlassen. Er schüttelte zwar den Kopf und ließ mich einen Zettel unterschreiben, aber er hinderte mich nicht daran, meine Beule ein wenig zu durchlüften. Ich besuchte meine Klientin mit dem großen Feldstecher. Die Polizei sagte mir, dass man sie überfallen hat. Ich habe sie gewarnt, Maloney. Dieser Müller ist gefährlich. Ich glaube nicht, dass mich Müller niedergeschlagen hat, obwohl ich Ihnen durchaus recht gebe, dass mit dem Mann etwas nicht stimmt. Genau, Maloney. Er ist ein Mörder. Endlich jemand, der mir glaubt. Nur nicht so voreilig, Frau Falk. Ich sagte, dass irgendetwas mit Müller nicht stimmt. Das kann allerlei sein. Wer hat nicht seine Geheimnisse? Vielleicht fühlt er sich beobachtet und hat Angst, dass etwas ans Tageslicht kommt, das er gerne noch eine Weile im Dunkeln gelassen hätte. Die Leiche. Was für eine Leiche? Er möchte nicht, dass die Leiche ans Tageslicht kommt. Das ist es, Maloney. Es scheint fast so, als ob es sich dabei um eine unsichtbare Leiche handelt, Frau Falk. Was heißt da unsichtbar? Vielleicht hat er sie zerstückelt. Lesen Sie keine Zeitungen? Mörder schrecken vor nichts zurück. Sie beharrte weiter auf ihrem Standpunkt und forderte mich auf, die Leiche samt Mörder ausfindig zu machen. Unser Eins kann das eine noch immer gut vom anderen trennen, auch wenn sich die beiden gegenseitig bedingen. Ich stellte mich auf den über Jahrtausende überlieferten Polizeigrundsatz »Ohne Leiche kein Mörder« und machte mich auf die Socken. Doch wo ich auch suchte, ich fand keine Leiche. Dafür stand ich plötzlich wieder in der Nähe jener Lagerhalle, der ich meine Beule zu verdanken hatte. Auch diesmal wurde ich von einem mir unbekannten Mann angesprochen. Hesi. Ich habe weder Geld noch Drogen noch sonst etwas, das Sie interessieren könnte. Wie wär's mit deiner kleinen Nummer? Geben Sie mir eine 3. 3 aufs Mal? Ich weiß nicht, ob ich die für Sie besorgen kann. Kostet sie eine ganz schöne Stange Geld. Tut mir leid, ich habe kein Stangengeld. Ich habe nicht einmal Stangeneier. Und ich dachte, wir könnten vielleicht ins Geschäft kommen. Die Mädchen, die ich kenne, sind toll. Ja, ja, toll sind sie alle. Ich persönlich interessiere mich mehr für einen gewissen Herrn. Ein Mann? Kann ich ihn auch besorgen, kein Problem. Conny Müller heißt er. Kenne ich nicht. Moment mal. Sehen Sie den Mann da drüben? Das ist Conny Müller. Tatsächlich? Tut mir leid, diesen Typen habe ich noch nie gesehen. Und wem gehört die Lagerhalle da drüben? Sie haben vielleicht Fragen. Woher soll ich denn das wissen? Da. Sehen Sie. Er hat einen Schlüssel zu dem Gebäude. Na und? Scheiße! Die haben ihn abgeknallt. Na, dann gehe ich jetzt wieder. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Die haben Müller getötet. Einen schönen Tag noch. Ich ging rüber zu Müller. Die Schüsse wurden aus einem vorbeifahrenden Wagen abgefeuert. Genauso, wie man es in allen erst- bis drittklassigen Mafia-Filmen zu sehen bekam. Müller war von den Kugeln durchsiebt worden. Er hatte keine Chance. In der Jackentasche des Toten fand ich einen Zettel, auf dem stand: 3-mal kurz, Pause, 2-mal kurz, Pause, 1-mal kurz. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, 3-mal tief durchatmen und an etwas Schönes denken. Die Polizei ließ mich nicht in die Lagerhalle. Ich wartete draußen und ging dann mit aufs Präsidium. Schließlich weiß unser Eins, was sich gehört. Nur zu, Maloney. Machen Sie sich über uns lustig. Vernichten Sie uns mit Ihren Sprüchen. Aber, wie könnte ich mich über die Polizei lustig machen? Schließlich werde ich gleich von Ihnen erfahren, was Sie in der Lagerhalle gefunden haben. Meinetwegen, Maloney, meinetwegen. Wir haben eine Menge Kegel gefunden. Kegel? Soll das ein Witz sein? Nein, die Kegel waren gefüllt mit Heroin. Der hat eine ganze Menge drin Platz. Müller? Ein Dealer? Sieht ganz danach aus. Es gibt da noch etwas, das seltsam ist. Wir haben bei Müller keinen Wohnungsschlüssel gefunden. Aha, das erklärt einiges. Wie bitte? Ach, nichts. So wie es ausschaut, werden Sie den Fall zu den Akten legen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich mit der Mafia anlegen wollen. Mafia? Gibt es bei uns nicht, Maloney. Oder haben Sie im Branchenverzeichnis schon mal einen Eintrag unter dem Stichwort Mafia gefunden? Ich tat, was die Mafia in solchen Situationen immer tut. Ich schwieg. Draußen ratterten keine Maschinengewehre, nur ein paar alte Motoren. Ich besuchte meine Klientin. Sie zeigte sich erfreut über die Nachricht von Müllers Dahinscheiden. Das geschieht ihm ganz recht. Ich persönlich finde, dass das eine gerechte Strafe ist. Oder haben Sie etwas gegen die Todesstrafe einzuwenden? Ach, wissen Sie, es gibt die Mörder im strafrechtlichen Sinne und es gibt die Mörder im Geiste, die immer wieder laut nach der Todesstrafe schreien. Für Dummköpfe gibt es sowieso immer nur einfache und rabiate Lösungen eines Problems. Sie halten mich also für einen Dummkopf? Das heißt noch lange nicht, dass ich Sie nicht ernst nehme, Frau Falk. Aber Sie können sich beruhigen. Die Mehrheit da draußen ist auch nicht viel besser als Sie. Das will ich doch schwer hoffen. Aber was ist mit Müller? Und was ist mit der Leiche? Es gibt keine Leiche, Frau Falk. Müller hat in dem Lagerhaus eine Menge Kegel, die mit Heroin gefüllt waren, gelagert. Kegel? Dieser Müller kam gestern mit einer ganzen Wagenladung Kegel und trug sie zu sich in die Wohnung. Tatsächlich? Vielleicht wäre es ganz gut, mal einen Blick in die gute Stube zu werfen. Ich komme mit. Irgendwo in der Wohnung hat es auch eine Leiche. Garantiert, Maloney. Ich konnte sie nicht davon abhalten, mitzukommen. Wir standen ein wenig ratlos vor der Wohnungstüre Conny Müllers. Frau Falk zeigte energisch auf meine Schultern. Nun machen Sie schon. Sie müssen die Türe eindrücken. Sie können mich mal. Eine neue Schulter kostet mich ein Vermögen. Ich weiß etwas Besseres. Hier, sehen Sie den Zettel. 3-mal kurz, Pause, Zweimal kurz. Pause. Einmal kurz. Genau. Interessant. Was wollen Sie von mir? Weshalb wussten Sie den Code? Hat Ihnen noch niemand erzählt, dass Conny Müller tot ist? Tot? Genau. Ihr Mörder ist tot. Ist das nicht die Gerechtigkeit, die am Schluss immer siegt? Was meinen Sie als Leiche dazu? Frau Falk, vielleicht wären Sie so gütig und würden mir zustimmen, dass dieser Mann hier noch am Leben ist. Ich? Also gut, meinetwegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich getäuscht habe. Conny ist tot. Der Mann sah erbärmlich aus. Seine dünnen Arme baumelten an seinem ausgemergelten Körper und er roch so, als habe er sich und seine Kleider seit dem 12. Geburtstag nicht mehr gewaschen. Und der Mann war mindestens 30-jährig. Er ging in die Wohnung und setzte sich auf ein zerwühltes Bett, dessen Laken auch nicht gerade sehr einladend frisch aussahen. Neben dem Bett standen etwa ein Dutzend Kegel herum. Ich bin Connys Bruder. Ich habe für eine italienische Firma diese Kegel ins Land gefahren. War überhaupt kein Problem. Ich wusste schon, dass irgendetwas faul war, aber ich brauchte das Geld. Als ich hier in der Stadt ankam, da bekam ich Schiss und wollte aussteigen aus dem Deal. Ich ging hierher zu Conny und bat ihn um Hilfe. Und weshalb holte Conny die Kegel in die Wohnung? Wollte er damit ein Geschäft machen? Nein. Ich habe Conny gesagt, dass ich diese Kegel transportiert habe und dass mit denen etwas faul ist. Er wollte, dass ich ihm die Kegel genau beschreibe. Das tat ich dann auch. Dann wollte er von mir den Schlüssel zu der Lagerhalle. Ich wusste nicht, dass Conny ein leidenschaftlicher Kegler war. Er wollte unbedingt einige dieser Kegel, um dann hier im Keller eine eigene Bahn einzurichten. Und weshalb hat er sie gewürgt? Ich habe es genau gesehen. Er hat mich nicht gewürgt. Ich hatte einen Abszess am Hals. Er hat mich verarztet. Es tat verdammt weh. Ihr Bruder wollte nur die Kegel. Und er wusste nicht, dass die mit Heroin gefüllt waren. Nein. Ich habe ihm gesagt, dass das gefährlich sei. Aber er bekam richtig glänzende Augen, als ich ihm von den Kegeln erzählte. Es müssen ganz spezielle, sehr teure Stücke sein. Ich betrachtete die Kegel neben dem Bett. Sie waren gefüllt mit einem Vermögen. Einem Vermögen, das Conny Müller nicht interessierte, aber dafür umso mehr die Männer, die ihn umgebracht hatten. Frau Falk kaufte sich einen besseren Feldstecher und Müllers Bruder machte eine Drogentherapie. Und ich wartete in meinem Büro auf den nächsten Fall. So geht das.